ein deutsches Märchen. Der Topf mit den Tulpen. Vor langer, langer Zeit in einem weit entfernten Königreich gebar eine Königin eine schöne Tochter. Sie lud ihre beste Freundin, die wunderschöne Königin des Waldes, mit ihrem Sohn ein, ihr Baby zu sehen. Aber als die Königin des Waldes zum Palast der Königin reiste, kam es zu einer Katastrophe. Der böse Zauberer war der Königin des Waldes in das Königreich gefolgt. Oh, hier bist du. Wo ist dein Sohn? Und wer ist dieses schöne Baby? Ist sie die Richtige? Wage es ja nicht näher zu kommen. Schaff sie hier raus, jetzt. Oh, du wirst mich aufhalten, oder? Wie lange werden sie vor mir weglaufen? Bis dein Sohn 21 Jahre alt wird, werde ich ihn weiterverfolgen. Zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, alles wird gut. Zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap. Viele Jahre sind seit der epischen Auseinandersetzung vergangen. Kommen wir nun zum nächsten Teil der Geschichte. In einem kleinen Dorf unweit des Königreichs, wo ein Bauer mit seinem Sohn Stefan und seiner Tochter Felicia lebte. Der Bauer war sehr arm und hatte nur sehr wenig. Als er erkannte, dass es Zeit für ihn war, die Welt zu verlassen, rief er seine Kinder zu sich. Oh, meine geliebten Kinder, mein ganzes Leben lang habe ich euch von ganzem Herzen geliebt. Der Besitz, den ich habe, ist das, was ihr seht. Die Henne, die beiden Hocker, die Strohmatte, der Pott mit den Tulpen und dieser Silberring. Meine geliebte Tochter, ich werde dir diesen Topf mit den Blumen und den silbernen Ring geben. Und du, mein Sohn, du kannst alles andere haben. Vater, ich habe keine Verwendung für irgendwelche Besitztümer. Alles, was ich brauche, sind deine Liebe und dein Segen. Oh, meine geliebte Tochter, es gibt so viel zu tun. Ich sollte noch... Und der Bauer atmete seinen letzten Atemzug. Der Bruder nahm die beiden Hocker und die Matte und die Henne und überließ Felicia den Topf mit den Tulpen und den Silberring. Dieser Ring sollte dir ein paar Münzen bringen, von denen du leben kannst. Oh, nein, Bruder. Vater gab mir diesen Ring. Das ist alles, was ich von ihm noch habe. Ich werde mich nie von ihm trennen. Wie du willst, aber erwarte nicht, dass ich für dich sorgen werde, Schwester. Von nun an musst du für dich selbst sorgen. Die Henne, das Gemüse aus dem Garten und alles andere gehört mir und mir allein, sogar die Eier der Henne. Felicia war so traurig, ihren Bruder so egoistisch zu erleben. Sie dachte, sie würde sich nie wieder glücklich oder geliebt fühlen, als sie den Topf mit den Tulpen sah, die fast aus Mangel an Wasser starben. Oh, ihr lieben Blumen, fühlt ihr euch auch so ungeliebt und unbeachtet? Seid ihr so traurig wie ich? Und doch riecht ihr so süß. Der schönste Duft der Welt. Ich liebe euch. Ich liebe euch, meine lieben Pinks. Und ich werde euch immer lieben. Von nun an werden wir die besten Freunde sein. Und ich werde nach euch sehen und mich um euch kümmern, mein Leben lang. Ihr braucht etwas Wasser. Wartet auf mich, während ich etwas für euch aus dem Brunnen hole. Felicia lief hinaus zum Springbrunnen einer heruntergekommenen Villa in der Nähe des Waldes. Kaum hatte sie ihren Krug aufgestellt, um ihn am Brunnen zu füllen, als sie schöne Musik hörte und eine fantastisch schöne Frau sah. Es ist jemand hinter dem Brunnen. Bitte, wer auch immer du bist, komm hierher. Du hast nichts zu befürchten. My Lady, verzeiht mir. Ich hatte nicht vor zu spionieren. Ich wusste nicht, dass ihr hier sein würdet. Das ist in Ordnung, mein Kind. Oh, du bist so anmutig und schön. Hast du schon gegessen? Nein, Eure Hoheit. Dann iss bitte mit mir. Komm, setz dich neben mich. Ihr seid sehr freundlich, my Lady. Die Königin des Waldes selbst servierte Felicia das Essen. Es schmeckte besser als alles, was Felicia je gegessen hatte. Als sie mit dem Essen fertig war... Vielen Dank, my Lady. Ich besitze nicht viel, aber Es gibt einen Topf mit Pinks, den ich mehr als alles andere auf der Welt liebe. Die Pinks sind die süßesten, duftenden Blumen, die ich je gesehen habe. Lass sie mich ihnen als Zeichen meiner Dankbarkeit schenken. Du hast mir nichts zu danken für meine Liebe. Aber wenn es dich glücklich macht, werde ich gerne deinen Tulpentopf annehmen. Danke, my lady. Wenn ihr nur eine Weile warten würdet, werde ich nach Hause laufen und es für sie holen. Ja, ich werde warten. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Also rannte Felicia nach Hause, um ihren Topf mit den rosa Blumen zu holen. Aber als sie zum Fenster ging, wo der Topf zuvor stand, fand sie dort nur einen Kohlkopf. Stefan hatte den Topf mit den Tulpen gestohlen und durch einen Kohl ersetzt. Traurig ging Felicia zurück zur Königin des Waldes. My Lady, es tut mir so leid, aber es sieht so aus, als hätte mein Bruder meinen Pott genommen. Aber bitte akzeptieren Sie das. Das ist alles, was ich besitze und ich wünsche mir, dass Sie es bekommen. Aber wenn ich den nehme, dann bleibt dir nichts übrig. My Lady, eure Freundschaft ist genug für mich. Sehr gut. Keine Sorge, meine Liebe. All deine Sorgen werden bald enden. Hier ist dein Krug. Du hast vergessen, ihn mitzunehmen. Oh! Nur ein Abschiedsgeschenk von mir. Wir werden uns wiedersehen, meine Liebe. Wir werden uns zur 21. Morgendämmerung treffen. Dann verschwand die Königin des Waldes in einem Lichtblitz. Felicia stand da und war verwirrt. Sie ging mit dem Krug nach Hause, aber ihr Herz schmerzte, denn sie liebte die Tulpen mehr als alles andere auf der Welt. Sie betrachtete den Kohl, der dort lag, wo früher ihre Tulpen standen. Sie bekam einen Wutanfall, nahm den Kohl und wollte ihn aus dem Fenster werfen, als sie plötzlich eine seltsame Stimme hörte. Nicht! Bitte wirf mich nicht raus! Du bist ein Kohlkopf und du redest! Ich habe noch nie zuvor gesprochen, aber vielleicht liegt es an der Ankunft der 21. Morgendämmerung. Wenn du mich mit meinen Kameraden zurückschickst, werde ich dir sagen, dass deine Pinks unter dem Bett deines Bruders Stefan sind. Also ging Felicia in den Garten und pflanzte den Kohl zurück. Sie lief in das Schlafzimmer ihres Bruders und sah eine ganze Armee von Ratten, die versuchten, die Tulpen zu bekommen. Felicia war entsetzt. Alles, woran sie denken konnte, um ihre geliebten Tulpen zu retten, war, den Krug mit Wasser zu holen, denn sie hoffte, dass etwas Magie darin sein würde. Oh, meine geliebten Pinks, ihr seid in Ordnung. Wie besorgt ich war. Oh ja, das sind sie. Wie sollten sie sonst sein? Du bist eine Henne, die redet. Ich weiß nicht, wie. Ich habe noch nie zuvor gesprochen. Es muss das Kommen der 21. Morgendämmerung sein. Was ist das, die 21. Morgendämmerung? Nun, es gab nie ein Geheimnis, das ich bewahren konnte. Also verwandelte mich die Königin des Waldes in eine Henne. Siehst du, ich bin Stefans Mutter. Eines Tages kam eine Königin aus einem fernen Land zu uns nach Hause. Sie hatte ein Baby, das schöner war, als ich es je in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe viele gesehen, denn ich war Krankenschwester. Die Königin war krank und erschöpft, aber ich versprach, dass ich mich um dich als meine eigene kümmern würde. Dann kam eines Tages die Königin des Waldes mit einem Topf Pink und einem Ring hierher und bat meinen Mann, dir diese zu geben, wenn du groß bist. Sie nahm die Königin mit und bevor sie ging, verwandelte sie mich in eine Henne, so dass ich das Geheimnis bis zur letzten Nacht vor dem 21. Morgengrauen niemandem erzählen konnte. Und das ist alles, was ich weiß. Oh, schau, es ist schon Morgengrauen. Als Felicia die Königin des Waldes kommen sah, rannte sie in den Garten hinaus, um sie zu begrüßen, und ließ die Tulpen zurück. Die Königin stand vor ihr und lächelte. Ah, meine liebe Felicia. Dies ist der Morgen, auf den ich seit Jahren gewartet habe. Die Krankenschwester hat dir etwas erzählt, aber sie hat dir noch nicht alles gesagt. My Lady, wo ist meine Mutter? Kann ich sie sehen? Ich werde dich selbst zu ihr bringen. Sie ist an einem sicheren Ort. Es lag an mir, meine Liebe, dass der böse Zauberer dich angegriffen hatte. Als Königin des Waldes musste ich die Natur vor dem bösen Zauberer schützen, der sie kontrollieren wollte. Da er mich nicht besiegen konnte, entschied er sich, meine Macht zu beenden, indem er mir meinen Sohn wegnahm, denn er würde meine magischen Kräfte erst mit 21 Jahren erben. Ich wusste, dass der böse Zauberer so lange nach ihm und nach dir suchen würde, bis er euch gefunden hätte. Um dich zu schützen, ließ ich dich als gewöhnliches Bauernmädchen aufwachsen. Warum sollte er mir wehtun wollen, my lady? Weil du die wahre Liebe meines Sohnes bist. Und die Kraft dieser Liebe sollte ihn beschützen. Also, wo ist ihr Sohn jetzt? Hier bin ich, meine Liebe. Deine Liebe hat ihn beschützt, meine Liebe. Meine Liebe? Aber ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Oh, ja, das hast du. Du hast ihn mehr geliebt als alles andere auf der Welt. Den Pott der Tulpen. Der Pott der Pinks. Ich hatte meinen Sohn in einen Topf mit Tulpen verwandelt, sodass er dir nah sein würde, bis er 21 würde. Heute ist der Beginn seines 21. Lebensjahres. Die 21. Morgendämmerung und der Zauberer des Bösen? Was wurde aus ihm? Die Ratten waren seine Armee und diese Kohlköpfe auch. Jetzt, da mein Sohn 21 Jahre alt geworden ist und all meine Kräfte geerbt hat, kann der böse Zauberer nichts mehr tun, zumal deine Liebe ihn immer beschützen wird. Das wird sie doch, oder? Liebt er mich? Ich liebe dich mehr als mein Leben, meine Liebe. Und mit jedem Tag wird diese Liebe tiefer. Wirst du bereit sein, mich als deinen Mann zu akzeptieren? Ah, das werde ich. Nun, all deine Sorgen sind vorbei. Denn du wirst an deinen rechtmäßigen Platz als Prinzessin zurückkehren. Ich werde dich zu deiner Mutter bringen und wir werden deine Hochzeit in wahren Prunk und Pracht feiern. Aber vorher sag mir, wie soll ich deinen unfreundlichen Bruder bestrafen? Nicht, my lady. Ich entschied mich, ihm zu vergeben. Er hat dir das Einzige, was du geliebt hast, nehmen wollen und du vergibst ihm? Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich möchte, dass alle glücklich sind. Bringe die freundliche Krankenschwester zu ihrer wahren Bestimmung und lasse sie und ihren Sohn Stefan entspannt und glücklich leben. Sehr gut, meine Liebe. Es wird ihnen an nichts fehlen. Und Stefan wird als ein freundlicher, mitfühlender Gentleman leben. Ein wahrer, idealer Sohn seiner Mutter. Und so kam alles wieder in Ordnung. Prinzessin Felicia heiratete Prinz Pink und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.